Willst du noch was sagen? Ja. Ja, man hört dich aber nur sehr leise. Ja, weil du aus bist. Mhm, mhm. Jonas auch. Ist schon tragisch. Ne, oder? Machst du nix? Machst du nix, ne, alles klar. Man hat mal Glück, man hat mal Pech, man hat mal Gandhi. Kennt ihr das von Bernd Stelter? Ja. Ist der. Oberhammer. So, ne, das ist ein Mensch. Aber ist ja egal. Was gibt's Neues? So. Ich werde jede Woche wahnsinniger mit euch, wisst ihr? Das lasse ich einfach vorne weg dieses Mal. Ne? Ich lege da irgendwie, keine Ahnung, Musik hinter oder was. Aber das lasse ich heute dann. Also. Sonntag, 27. Dezember 2005. Dezember. Ist auch schön. Das bin ich schon seit sieben Episoden bin ich das schon gewöhnt. Weil wir in der ersten, mit dem 6. Dezember angefangen haben. Ich lasse das trotzdem alles drin. So. Also. Was haben wir denn? September, ja, guck mal, ist ja fast das Gleiche. Also, Sonntag, 27. September 2015. Herzlich willkommen zur 8. Episode des Bandmaterial-Podcasts. So, Basti, ich werde aufstehen und dich schlagen, wenn du jetzt wieder fragst, wie letzte Folge, ob das normal ist, dass die Musik im Hintergrund noch läuft, weil du das seit 7 Episoden immer noch nicht mitgekriegt hast. Du hast irgendeinen Bong in deiner Tasche vom gefunden. Vom Musikcenter meines Nicht-mehr-Vertrauens. Aha. Das ist bei uns in der Nähe. Ja. Ich war gestern da. Ja, also erstmal ein paar Frustgeschichten. Frustgeschichten. Da haben wir auch welche zusammen erlebt, alles klar. Wir sind alle wieder da, Jonas ist da. Jonas, wie geht's dir? Mir geht's gut. Jonas, geht's gut. Ja. Arbeit normal, alles Arbeit, gut. Alles klar. Alles gut. Bassi frage ich nicht. Der hat Probleme. Ja, der hat gerade eben in der Voraufnahme so laut getrunken, der darf jetzt hier eigentlich gar nicht mehr. Der darf nicht, ne? Ich habe Tee getrunken, wohlgemerkt, ne? Ja, wir haben alle Tee getrunken, Jonas nicht, weil Jonas der Einzige ist, der nicht krank ist. Also im Kopf schon, aber. Ich bin auch nicht krank, also halt körperlich nicht halt, ne? Nicht halt. So, was möchtest du denn jetzt für eine Frustgeschichte erzählen? Warum ist denn das Musikcenter nicht mehr das Musikcenter deines Vertrauens? Also hör auf mit Papier zu. Sorry, ich muss gerade ein paar Kontoauszüge sortieren, fällt mir gerade so auf. Jetzt. Ja, hallo. Anstatt okay. Vor 5 Minuten. Mhm. Natürlich, im Podcast wirkt das doch viel lustiger. Nein, also ich war gestern im Musikcenter meines Vertrauens und habe gekauft 10 Plektren. Ja. Und 1 ... Hier steht 1 Strich, so ein ganz langer Strich. Ja, ja. Ich kann nicht nachvollziehen, was das ist. Wie viel kosten denn 1 ... 6,90. Die hast du auch bezahlt? Ja. Wie viel kosten denn die 10 Plektren? 1,80. Also, okay. Das hast du aber ja sehr viel mehr bezahlt. Habe ich 8,70 bezahlt gesamt. Oha. Ja, nein, also ich war gestern da mit genau zwei anderen Menschen. 500%ige Steigerung. Mit zwei anderen Menschen habe mir dort Gitarrenseiten gekauft, die über meinen Arbeitgeber, also über meine Arbeitgeber. Deine Gemeinde. Über die Kirche bezahlt werden. Finde ich ganz gut, das heißt, ich spare mir Geld. Deswegen habe ich auch nur einen Bon von 2 hier. Ja, Seiten ist ja sowieso, da bin ich sowieso kritisch. Aber komme ich da gestern hin? Ja, ich hätte gerne Seitenreinigungsmittel. Hm. Ja, ich muss mal gucken, was das ist. Sucht die da erstmal 3,5 Jahre. Jo. Bis sie dann gefunden hat, was da eh schon draufsteht. Jo. Ne? Also Seitenreinigungsmittel hat sie dann gefunden. Ja. Das hat, dann habe ich gefragt, ob sie. Da muss man ja erstmal suchen gehen. Ja, das ist so ein Zeug zum Aufspritzen. Das musst du auf die Seiten drauf spritzen, ja? Ja. Und dann mit einem Lappen abwischen. Ja. Das normale Zeug ist halt so. Wie eine Chemikalie, das packst du in so einen Lappen und wischst damit dann die Seiten ab. Mhm. Das heißt, es ist völliger Schwachsinn, dieses Zeug. Aber wieso kannst du denn das nicht auf den Lappen machen und dann das... Weil das zu schnell wieder vertrocknet. Achso, okay. Mhm. Zudem habe ich gefragt, wie sieht's denn aus, ob es auch so Dreierpakete gibt mit Korpusreinigung, Seitenreinigung und 100 Memer und all so ein Kram, ne? Ja. Nee, das führen wir nicht. Okay. Schön. Ja. Danke. Dann habe ich ja vorher geguckt im Internet, ob man sich, ob es da irgendwelche Auswahlmöglichkeiten gibt, ne? Um mich einfach schon ein bisschen vorzuinformieren. Weder Auswahl über Plektrin noch über Reinigungsmittel. Auf der Webseite vom... Auf der Webseite dieses Musikcenters. Okay. Das ist schon geil. Ist schon geil, ja. Du musst du bei Thomann bestellen. Ich weiß, aber... Ich werde diese Folge an @Thomann twittern. Ja. Weil, ja. Ja. Werbung für meinen... Die twittern wieder zurück. Ja, das kann ich nachher nochmal erzählen. Braucht doch jemand eine PaySafe-Karte mit 3,51? Nein. Nee, ich nicht. Okay, dann behalte ich die. Dann gebe ich dir einen kleinen Tipp. Das nächstgelegene größere Musikcenter ist in Hamburg. Genau. Im da. Bunker, ich weiß. Bunker, sehr gut. Da gibt es sogar Getränkeautomat statt Cola Krombacher. Wow. Oha, im Getränkeautomat? Im Getränkeautomat. Fällt denn die Glasflasche so runter? Nee. Wird die so gefahren? Da kannst du den Krombacher abzapfen. Ach so, also ohne Glasscheibe oder was? Ach so, kannst du abzapfen. Alter. Ja, voll geil. Luxus. Oha. Nee, okay. Und deswegen bin ich etwas angepinkelt, weil ich halt nicht das bekommen habe, was ich gerne hätte. Und über, keine Ahnung, 400% zu viel bezahlt hast? Wie, nö, das geht eigentlich. Das wäre einigermaßen gleich gewesen. Wenn du jetzt nur 1,80 bezahlt hast? Nur für die Pleck drin. Nur für die Pleck drin. Und dieses komische Mittel, was ich dann gekauft habe, ja. Da steht hier 1 Strich. Ja. Ich weiß ja immer noch nicht, was für ein Mittel das ist. Das ist ja das, was hier nicht beschrieben ist. Ja, stimmt. Aber vielleicht haben die da keinen, vielleicht hat sie das abgescannt oder hat sie das eingegeben in die Kasse? Wenn sie das eingegeben das hat, kann ja auch, also. Es sah sowieso aus, als wäre es eine Azubine gewesen. Also. Ja, weil wenn die, keine Ahnung, auf der Packung von den Plektren, die abscannen. Das war keine Packung, ich habe mir 10 einzelne aus dem Plektren-Kasten. Achso, du hast jetzt 10, ja, okay. Oh. Oder die haben dafür einen Barcode oder was, für 10, für 20, für 50 oder sonst was? Weiß ich nicht. Waren die eigentlich in diesem besagten Musikcenter auf dem Musikflohmarkt? Nein. Nein, an dem Tag... Ich habe schon von deinem Bruder gehört, dass er mich vermisst hat. Ja. An dem Tag, Jonas... Nein, es war Bullshit, sag ich mal so. An dem Tag, Jonas, saß ich mit einer Stunde Schlaf, weil ich mich mit besagter Person unterhalten habe. Die ganze Nacht übrigens. Saß ich mit einer Stunde Schlaf auf einem Stadtteilfest von den Pfadfindern aus, ziemlich abgenervt, weil ich kleinen Kindern zeigen musste, wie man Stockbrot macht, das bei einer Stunde Schlaf. Ach, das Wochenende. Das Wochenende. Ja, Basti hat es erzählt, wir hatten einen Sport, erste Stunde, stehen draußen vor der Sporthalle und ich so, Basti, du siehst aber ein bisschen müde aus. Ne? Und er so, ja gut, wenn man übers Wochenende eine Stunde schläft, kann das schon passieren. Ja, da sollte man vielleicht drüber nachdenken, also ob man das ein bisschen umstellt, diesen Schlaf. Es war eine Aktion in der Kirche und danach habe ich mich halt noch ein bisschen unterhalten, so bis 6 Uhr morgens und dann bis 5:30 Uhr morgens, sind wir um 5:30 ins Bett gegangen und um 5:30 wieder aufgestanden. Ich entschuldige mich in diesem Moment mal kurz dafür, dass es sein könnte, dass ich während des Podcasts ein bisschen huste. Achso, ich dachte, das lag gerade an Jonas, seinem Blick. Nee, weil ich krank bin. Beispielsweise jetzt. Entschuldigung. Ich habe nur noch die Worte ins Bett und besagte Person und... Muss ich diesen Podcast etwa auf explizit setzen? Muss ich das rote ich Ding finde, ich anmachen? Klebe ich übrigens schon wieder an. Ja, du bist auch eklig. Ich sage nichts mehr dazu. Ich bin jetzt ruhig. Merkt ihr das eigentlich, dass das... Wir haben so Phasen im Podcast. Die Begrüßung ist immer absoluter Schwachsinn. Ja, gerade jetzt. Also oder so das erste Thema, weißt du? So, das ist eigentlich so das Uninteressanteste, was man überhaupt nur erzählen kann, dass Basti nicht das richtige Seitenreinigungsmittel gefunden hat. Dann kommt irgendwas, was noch viel schwachsinniger ist zwischendurch. Dann kommen wir zu so 2 bis höchstens 3 interessanten Themen und am Ende geht so diese Niveaulosigkeit ganz schlagartig nach oben. Es verhält sich halt nicht proportional. Ja, nee, genau. Ja, wenn Jonas jetzt schon damit anfängt... Eher wie eine Parabel. Ja, danke, Finn, jetzt habe ich noch weniger Bock. Ja, genau. Ich habe neulich mir eine super Metapher einfallen lassen. Metapher? Metapher, ja. Dieses Thema hat nämlich gerade den Inhalt eines leeren Eimers. Also vielleicht sollten wir ein bisschen... Ne? Okay. Die ist richtig schlecht, Basti. Weißt du das eigentlich? Nein, die. Also zu die ist ungefähr. Das ist ungefähr so wie, egal wie leer die Flasche ist, gibt es Flaschen, die sind leerer. Ja. Ist ungefähr. Alle Flaschen leer. Boah, ich habe einen mega guten Witz neulich gehört. Na. Wird ein Vampir auf einem Tandemrad angehalten, ne? von der Polizei. Dann sagt der Polizist, ja, sagen Sie mal, Sie sind so Schlangenlinien gefahren, ne? Haben Sie, ja, was, haben Sie was getrunken? Kenne ich schon, ja. Sagt, sagt der Vampir, nö, nur ein, zwei Radler. Ja, kenne ich. Der ist alt. Aber der ist gut. Ja. Den mag ich. In der Tat. Old but gold. Ja, genau. Basti bewegt nicht so viel, das Ledersofa macht Geräusche. So. Ja, das klebt auch hinten. Letzte Woche kam die erste Ausgabe der diesjährigen Staffel vom Supertalent. Und es war sehr witzig. Ich hab's geguckt, ihr beide nicht. Aber das ist so ein Thema, wo man immer drüber diskutieren kann. Und zwar war beispielsweise der erste Auftritt war der 5-jährige Younes, der Papa Ute auf Französisch gesungen hat und dabei noch ein bisschen getanzt hat und alle Juroren das ganz toll fanden und er 3-mal Ja gekriegt hat und so einen komischen Stern und weitergekommen ist. Und da frage ich mich, warum? Das kann wohl nicht wahr sein. Früher war das immer so, dass wenn da so Junge waren, haben die immer gesagt so, ja, und also eigentlich finden wir das gut, was du machst, aber komm mal in 10 Jahren nochmal wieder. Weißt du? Ja. Kann nicht sein. Es was geht soll denn, wie war das denn? Ja, also ich weiß, aber was soll denn ein 5-jähriger Junge, der jetzt ein französisches Lied gesungen hat, in der nächsten Runde quasi präsentieren? Das wird ja nicht steigernd. Wenn man so einen Stern bekommt, ist man direkt im Halbfinale, wollte ich nur gesagt haben, ne? Ja, aber die kriegen doch alle Sterne, die weiterkommen. So einen zum Umhängen. Ach so, also ich nicht dachte, er hätte den großen Buzzer-Stern bekommen. Nee, nicht der goldene Buzzer. Ach so. Nee. Wie war das denn qualitativ? Diese ganze Sendung? Nein. Der Junge. Ach so, der Junge. Ja. Er kam auf die Bühne und sagte, ja, er wäre Younes und ist 5 Jahre alt. Und dann hat Dieter Bohlen so die Hand gezeigt mit 5 Fingern. Und dann hat er gesagt, so, also bist du so alt? Und dann, er hat gesagt, nein, 5. Okay. Und da war für mich schon gegessen. Und dann hat er beispielsweise gefragt, so, ja, was singst du denn? Ja, Papa Ute. Das haben die alle nicht verstanden, weil er das nicht aussprechen konnte. Also wusste am Anfang keiner, ich auch nicht. Ich wusste nicht, welches Lied jetzt kommen sollte. Und dann hat man das natürlich erkannt. Aber er sagte dann, oder Dieter fragte ihn, wie er auf das Lied denn gekommen ist, ob er sich das im Internet angehört hätte. Oder ob irgendwie seine Eltern ihm das gezeigt hätten oder was, also das Lied. Oder erst hat er gefragt, ob ihm das seine Eltern gezeigt haben oder ob er sich das im Internet angeguckt hat. Und dann hat er gesagt, nein, hast du mir im Internet angeguckt. Ja, okay. Und damit war denn vorbei bei mir. Es war zwar witzig, was er da gemacht hat, aber es war so das pure so, oh, mein Kind muss mal ins Fernsehen. Ja. Ja, also Auftritt an sich. Das Auftreten, Qualität. Nicht vorhanden. Qualität des Liedes nicht so geil. Nein. Also nur, oh, der ist 5 Jahre alt, der hat was. Ja, genau, der ist so süß. Der hat es versucht und der kommt jetzt weiter. Genau, der ist so süß und der singt auch noch auf Französisch und gar nicht in seiner Muttersprache. Bullshit. In der Tat. Oh ja. Und das hat mich gewundert, weil gestern kam das ja wieder. Gestern war ja Samstag, kam das ja wieder und da waren 2 5-jährige Jungs, die haben getanzt. Oh, die und getanzt. Die sind nicht weitergekommen, und oder was? Die haben, also da hat Dieter dann gesagt, ja, die haben, haben die alle gesagt, dass die sie gut fanden, ne? Die haben die relativ gut gemacht. Also für das, was sie halt leisten können da in ihrem Alter. Und dann haben die einen Stern gekriegt. Also haben die auch dreimal Ja gekriegt letztendlich. Und dann hat Dieter gesagt, so, ja, also pass auf, wir machen das so. Ihr kriegt 3-mal ein Ja. Und ihr seid auch weiter, aber nicht dieses Jahr, sondern vielleicht in ein paar Jahren. Weißt du? Also die haben für ihr gewissen Stern gekriegt, aber die sind nicht weitergekommen. So. Und so ist das doch eigentlich auch besser, oder nicht? Ja. Ich finde allgemein diese Castingshows ja an sich völlig Schwachsinn, weil es wie viele Milliarden Superstars gibt es auf der Welt? Also gut, Milliarden ist vielleicht zu übertrieben, aber ja. Millionen. Wie viele Milliarden? Ich denke 7. Es kommt davon aus, welcher Person aus du das betrachtest. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja. Wie viele Millionen Superstars gibt es auf der Welt? Weiß ich nicht. Und wie viele Castingshows gibt es auf der Welt? Viele. Es gibt ja allein schon in jedem Land hier Got Talent. America's Got Talent, Britain's Got Talent. Ja. Australian Got Talent. Got Talent. Entschuldigung. Deutschland, das Supertalent. Deutschland sucht den Schweiz, super. Hier die größten Schweizer Talente heißt das. Mega geil. Da finde ich nun wirklich mal besser, jetzt mal das komplette Thema Castingshows außen vor zu lassen. Die größten Schweizer Talente, also jetzt DJ Bobo in der Jury. Das finde ich ziemlich witzig. Einmal nur das komplette Thema Castingshows einfach mal wegzulassen. Oh mein Gott, ich bin echt krank. Gesundheit. Was, ich setz sie mal wieder hin. Wir gießen uns einen Tee ein und hören Jonas zu. Ja. Einfach mal am besten von diesen... Lass ihn doch einfach mal aussprechen. Castingshows finde ich immer noch The Voice of Germany. Ich finde sogar The Voice Kids gut. Ja. Da sind kompetente Leute, die auch wirklich was können. Und... Oder Kids halt. Die nachdem. Schlechten, egal wie alt die sind, werden rausgeworfen. Eben, wenn sich keiner umdreht, hast du halt verkackt. Ja. Ist ja nun mal so. Ja. Und vor allen Dingen habe ich irgendwie das Gefühl, dass die, also The Voice of Germany und so, auch oder The Voice insgesamt, auch noch die qualitativ hochwertigste Sendung ist. Wenn man bei sowas halt angeht. Von hochwertig sprechen kann. Ne? Ja, was ja, das gut. angeht. Nee, aber ich finde, diese Castingshows machen ja, das klingt so scheiße, wenn man sagt, sie machen Superstars. Aber es ist ja so. Sie pumpen Leuten Geld in den Hintern, damit sie das machen, was ihnen Spaß macht. Oder nicht? An sich ja. An sich ja. Ja, und meine Meinung dazu ist, es gibt schon genug Superstars, warum immer noch mehr neue machen? Ja gut. Aber man sieht, die meisten aus den Castingshows halten sich nicht lange. Gut, das stimmt. Gut, Alexander Klavs, erster DSDS-Gewinner, macht aktuell Karriere, hat gerade ein Schlageralbum rausgebracht. Wer ist Alexander Klavs? Ernsthaft, du kennst ihn? Nee. Ja. Ja, ich kenne ihn nicht. Ich glaube, ich kenne ihn nicht. Auch wenn du ihn siehst, kennst du, der hat auch bei... Muss ich jetzt ja mal kurz ein Bild googeln. Bei Dings, oh, wie heißt denn das, da wo die immer über die Handfläche fegen, da... Let's Dance. Right, Let's Dance. Ja, Alexander Klavs. War auch lange Zeit der Tarzan im Musical. Ja, genau. Bild. Wollte ich gerade sagen. War das nicht dieser komische Affenmensch ach, da? Ach, der. Ja. Ja, den kennst ja, du, ne? Ja, ja. Ach, der, ja, hier ist so ein DSDS-Bild, ja, ich weiß. Mhm. Der da. Ja, ja der. Genau. Ja. Aber jetzt aus den neueren Staffeln DSDS meinetwegen... Ja, das stimmt. Wen kennt man davon noch? Wer macht überhaupt noch davon Musik? Ja, hast also, du doch gesehen an dem dieses Jahr DSDS. Wie hieß er? Severino? Ja, irgendwie sowas, ja. Ich hab nicht... Das wurde das Album noch nicht mal veröffentlicht? Ja, glaube ich. Das haben die, glaube ich, gar nicht veröffentlicht, weil die Verkaufszahlen zu... Oder, nee, gar nicht wahr. Das wurde veröffentlicht, aber da wurden Konzerte abgesagt, weil da zu wenig Leute Karten gekauft haben. Siehst du, das ist es für mich. Beatrice Egli, die hält sich auch noch relativ gut. Ja. Aber die hat auch die richtige Szene erwischt. Aber wir sollten es einsehen. Wir suchen seit 10 Jahren das Supertalent. Wir haben es nicht. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Jahre das her ist, aber die... Man sollte mal eine Supertalent-Show mit allen Supertalent-Gewinnern machen und daraus nochmal einen aussuchen. Ja, aber ich weiß nicht, ich weiß nicht, welche Staffel das war, aber da war doch dieser Opernsänger... Der so immer, der hier, das war doch hier Carpe Diem und so hat er doch immer gesungen. Ach ja. Und dieser Hund. Und wenn Hund gegen dich bei einer Castingshow gewinnt. Das ist bitter. Das ist peinlich. Das ist mega bescheuert eigentlich. Ich dachte mal so, du rein theoretisch dümmer sind. Na gut, der Mensch ist sowieso dümmer als der Hund. Davon mal ganz abgesehen. Aber da müsstest du ja dümmer sein als der Hund. Also zumindest schlechter sein als der Hund. Ja eben. Und schlechter sein ein als Hund, der Tricks macht. Schlechter als ein Opernsänger, der mega gut singen kann. Gut, es liegt halt darauf. Mhm. Da auch. Ich finde allgemein das Supertalent, das kann man gar nicht vergleichen. Das ist einfach, du hast das Supertalent. Irgendwas in die Richtung mit Talent. Und die meisten, die zum Supertalent gehen, fallen eh nicht in die Alterssparte von DSDS. Genau. Aber sind zu alt oder zu jung. Am geilsten ist doch das Supertalent. Das Supertalent wird gekürt und nächstes Jahr kommt die gleiche Sendung wieder mit jemand anderem. Als Supertalent. Das Supertalent Deutschlands. Macht mir irgendwie. Ja. Das macht eigentlich keinen Sinn. Ich finde, daraus kann man kein richtiges Supertalent. Aber es wird geguckt. Das ist das Problem. Ja, weil es unterhaltsam ist leider. Ja, Quote. Ich meine, ich mag das auch mal gucken. Einfach so, wie sich Leute im Fernsehen zum Affen machen. Aber wenn ich mal nachdenke, das letzte Mal DSDS zum Beispiel, habe ich geguckt, Ich glaube, letztes Jahr war das. Die erste Folge mit K1 noch. Ach ja. Wo die eine Olle, die da ihn so richtig versucht hat zu dissen. Das, oh ja, und dann liest man immer nur so Schlagzeilen, so wie hieß sie noch? Mandy Capristo, ne? Ja. Die Özils Freundin. Die saß, sitzt doch da auch in der Jury, ne? Hat dieses dann, Jahr da gesessen, glaube ich. Oder hat diese, ja, oder keine Ahnung. Und wird fertig gemacht von Kandidaten. Oh. Und ich denke mir so, egal, weiter scrollen, weißt du? Ja. Die lacht, insgeheim so, lacht sie doch darüber. Interessiert mich nicht. Bevor sich diese Gruppe, Monrose, glaube ich, war das, aufgelöst hat, die waren ja noch erfolgreich. Ja. Die haben's ja das noch, waren doch früher, also eigentlich, der Anfang war doch immer X-Factor hier, oder nicht? Ist das nicht eine X-Factor-Gruppe gewesen? Das Monrose? War Popstars. Nein, die Monrose war ja, schon länger. Popstars. Mit noch Detlef die Soos. Detlef die Soos. Stimmt. Den haben wir in Berlin im Subway getroffen. Oh. Dann wollten die Mädels aus meiner Klasse und unsere Lehrerin ein Bild mit dem machen. Hat er gesagt, so, naja, ich bin im Stress. Nee. Ich habe gleich einen Kunden. Er musste weiter. Konnte kein Bild machen. Macht zu viel Amerika. Hatte einfach keinen Bock auf Dingens. Nee. Genau, hier, in der fünften Staffel der Castingshow Popstars. Ist in Popstars nicht auch Gregor Meile entstanden? Oder war das noch was anderes? Also richtig bekannt wurde der ja letztes Jahr bei Sing My Song. Aber davor hat er ja irgendwo in irgendeiner Castingshow, wurde er Zweitplatzierter. Ich glaube auch bei Popstars. Gesangscastingshow. Ausgestrahlte Gesangscastingshow. Als Nachfolger von SSD SGPS. Als Nachfolger von SSD SGPS entstand 2007 SSD SDS SWEMUGABRTLAD. Die Abkürzung steht für Stefan sucht den Superstar, der singen soll, was er möchte und gerne auch bei RTL auftreten darf. Ja. Und entstand, als im April 2007 bei Deutschland sucht den Superstar der Kandidaten Max Buskohl die Castingshow verließ und RTL ihm mit Hinweis auf bestehende Verträge untersagte, unmittelbar danach bei TV Total aufzutreten. Ach ja, Max Buskohl. Buskohl heißt Weißkohl. Das ist Plattdeutsch. Das habe ich noch nie gehört. SSD, SD, SS, W, E, M, U, G, A, B, RTL, AD. Ja. Das habe ich nie gehört. Ich dachte gerade so, hä, was ist das denn? Schreibt Fehler hier oder was? Nein. Kann doch nicht sein. Gregor Meile, wie ist der denn jetzt entstanden? Ich glaube auch. Also hier steht ist deutscher Musiker, bei der Ende 2007 von ProSieben ausgestrahlten Gesangscasting-Show, die hier SSD, belegte er den zweiten Platz. Ja. Im Frühling 2000. Gegen Stefanie Heinzmann hat er, glaube ich, verloren. Genau. Im Frühling 2014 nahm er zusammen mit 6 weiteren Musikern an der von Vox ausgestrahlten Senderei Sing Mein Song, das Tauschkonzert, teil. Aha. Ja. Ruhe. Ja. Nee, aber von dem Großteil hört man nichts mehr. Nee. Es ist einfach so. Ja, Finn. Man hört doch eher von immer noch ja. Ach, pass hier einfach auf. Man hört doch eher von den Schlechten noch was, oder? Menderes. Ja. Ah, gut, der hier. Wie hieß denn der andere noch? Welcher? Daniel Kübelberg. Ach, Kübelberg. Aber der hat's geschafft. Ja. Der hat's geschafft. Habt ihr mal ein Bild von dem gesehen? Hm. Neues? Der. Ja. Ist ja in Ungarn, glaube ich. Irgendwo sah er. Der so hat doch irgendwo Modelabel, glaube ich, ne? So die Richtung. Ja. Weiß ich nicht. Daniel Dominik Kaiser Kübelbeck. Ja, der ist ja eigentlich durch seinen Namen und so. Oder ja, eigentlich ja durch sein bescheuertes Aussehen, oder nicht? Wenn ich hier mal so Daniel Kübelbeck DSDS eingebe. Ne? Ja, gut. Hier, wenn du mal einen Look taken willst. Ganz schnell. Take a look. So, dadurch ist er doch eigentlich bekannt geworden. Also für alle, die das jetzt mal, wir reden über Bilder im Audio-Podcast. Das ist eine sehr perfekt. Gute Idee. Ja. Daniel Kübelberg DSDS eingeben, dann wisst ihr schon, was abgeht. Aber man hört dann nichts mehr drüber. Ja. Das ist alles, Schall und Rauch, was da entsteht. Naja, kann man nichts machen. Werden wir nicht ändern können. Nee. Solange wir nicht in der TV-Branche gehen und dies absetzen. bis Dieter Bohlen zusammenbricht und stirbt. Yeah. Oh, Basti, weißt du, was ich gerade herausgefunden habe mit meinem Tee? Ist mehr als vollkommen gesättigt. Soll ich dir das mal zeigen? Na, ei. Ja, so. Jetzt weiß ich, warum ich meinen Tee relativ ohne Zucker trinke. Ja, nee, das geht gar nicht. Basti. Ja. Letztes Wochenende, nicht? Ja. Samstag. Ach, du willst über die alte Frau hatten reden. Wir Probe mit der Kirchenband. Ja, die... In deiner Kirche. In meiner Kirche, die Probe haben wir 10 Minuten nie abgebrochen. Ich hatte absolut keinen Bock mehr. Gründe unerklärlich. So, dann sind wir aber weitergezogen. Ja. Zur Jesus Connection. Jesus Connection, ja. Eine regionale Veranstaltung, die einmal im Jahr stattfindet, bei der Konfirmanden ein Pflichtprogramm in einem Jugendgottesdienst haben. Das ist korrekt. Und da haben wir Musik gemacht. Wir beide. Ja. Basti hat nicht mehr gefunden, weil es auch, also durch Krankheit sind da Leute ausgefallen und deswegen musste Basti mich noch ansprechen, ob ich da noch mit hingehe nach der Probe. Was hast du wohl? Ach ja, stimmt. Herr Pianistenmaster ist ja ausgefallen. Ja, der war krank. Krankheit. Ja, genau. Er hatte angeblich eine Mittelohrentzündung, aber hatte gar keine, weil er am Tag danach im Gottesdienst Klavier gespielt hat. Ach so. Oh. Ja, aber an dem Tag nicht. Deswegen brauchte Basti noch irgendwas anderes, weil er nicht alleine Gitarre spielen wollte. Deswegen hat er mich noch mit Cajon mitgenommen. Ja. Dann haben wir da was wollten da was spielen. Und dann war das so eine Kirche, so eigentlich ohne Technik. Genau. Quasi nicht vorhanden. Ein Mikrofon am Altar und eins so zum... Ein ganz normaler Stand. Zur Predigt. Ja. So. Das Problem war nur, dass Basti ja ein Kabel brauchte für seine Gitarre und dass der Chor, der da war, eigentlich 2 Mikrofone brauchte. Dann, das eine Mikrofon war angeschlossen. Bastis Gitarrenkabel war auch angeschlossen. Hat auch beides funktioniert. Aber das zweite Mikrofon für den Chor nicht. Und dann kam... Und keiner wusste, wie es funktioniert. Und dann kam so eine alte Frau. Wir, Basti und ich, wissen beide nicht, wer das ist. Ich weiß es immer noch nicht. Basti weiß es immer noch nicht. Ich erzähle es jetzt gerade auch Jonas, weil du die Geschichte noch nicht kennst. Kam so eine alte Frau an und sagte und ging so zum Mikrofon und nahm das erstmal so und pustete da so rein, weißt du, so, ob das geht. Dann habe ich schon so gedacht, so, wenn sie das bei mir macht, fängt sie sich eine. Egal, wie alt sie ist. Weißt du, so auf Mikrofone schlagen, ob das funktioniert oder da reinpusten oder was, geht ja schon mal gar nicht. Und dann ist sie verschwunden, also ist sie auf die Bühne, ne? Das ist auf die Erhöhung da, so 2 Stufen, gegangen und hat da an dem Kabel da umgeguckt und wollte das da irgendwie da zusammenstecken und keiner wusste, wer das ist und alle gucken so völlig verdutzt, so keiner ist hingegangen, gefragt, was sie da machen würde. Und dann ist sie verschwunden in der Menge und kam wieder mit einem Adapterkabel. Mit einem XLR-Adapterkabel. Ich weiß, das kam von uns aus der Kirche. Unser Techniker hat eins geholt. Ja. Und aber wie sie dem das abgeluchst hat, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Kam dahin, steckte das zusammen und auf einmal funktioniert das Mikrofon. Und sie setzte sich wieder hin. Und keiner wusste, was macht sie da. Naja, und im letzten endlichen Gottesdienst hat es immer noch nicht ganz funktioniert. Ich musste meine Gitarre auf fast 0 Dezibel drehen, damit... Ja, ich glaube, der Sänger Techniker hört. Und Basti haben immer gegeneinander gearbeitet. Bastis Gitarre so, wie laut hattest du die aufgedreht? Ganz normal, 3/4 Standard am genau, Anfang. Genau, 3/4 Standard. Dann war Basti mega laut, hat er sich leiser gedreht, hat der Techniker wieder lauter gemacht. Oh, Mann. Ja, es war gar kein richtiger Techniker. Ursprünglich hieß es, macht Technik. Als wir ihn gefragt haben, wusste er nicht mal was von. Das ist natürlich tragisch. Also, letzten Endes bin ich... nach Austausch mit anderen Personen sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass es für diese Gemeinde einfach eine zu große Veranstaltung war. Eindeutig. Organisatorisch. Der Einzige, der einen Plan hatte, war der Jugendzuständige da und wirklich nur er hatte einen Plan und auch nur teilweise. Ja, genau. Und dann war aber auch noch ein bisschen verplant. Genau. Und dann war der Chor konnte, also ein paar konnten gut singen, der Rest eher semi. Bisschen gar nicht. Und sie konnten die Einsätze nicht treffen. Ich habe mich so aufgeregt. Ja, genau, weil irgendwer hat gefehlt, glaube ich, ne? Ja, es haben 2 gefehlt, die sonst immer die Einsätze geben. Ja. Wenn sich alle daran halten und das nicht selber wissen, ist das ein Problem. Ja, genau. Eindeutig. Sonst, glaube ich, wäre das an sich auch ganz gut geworden. Nur, als ich an dem Vorabend... Das hat Basti und mich, um das noch kurz zu beenden, das hat Basti und mich halt mega angenervt. Ja. Das hat nicht funktioniert hat. Tja. Und das ist ja das Schlimmste für einen Musiker, wenn er vor Publikum was falsch machen muss. Mhm. Ja, weil es anders gar nicht funktioniert. Genau. Weil man ja auch teilweise, also seinen Ruf zu verlieren hat, ne? Ja. Nicht so geil. Ja. Aber es war nicht, hat uns nicht gefallen. Machen wir auch nie wieder. Nee, eindeutig. Ja, eindeutig. Basti nervt mich so megamäßig mit seinen verneinten Fragen. Verneinte Frage. Möchtest du keinen Tee mehr? Ja. Nein, ich möchte bitte noch welchen. Ja, ist aber keiner mehr da. Das ist schade. Kann es leer. Verkackt. So. Jonas? Ja. Möchtest du irgendwas erzählen? Nein. Tragische Lebensgeschichte? Tragische Lebensgeschichte. Über Menschen, die dir was zu sagen haben? Vielleicht? Nein. Nicht. Ich hatte nur letztes Wochenende, wo ihr da eure tolle Jesus-Connection hatte ich ein Konzert im Stadttheater, in dem Ort, wo wir leben. Ja. Ja. Wir wissen, was du meinst. Ja. Mhm. Und ich schieße gleich auf den Helikopter, der gerade draußen fliegt, ne? Das ist nämlich mega laut. Mein Orchester, wo ich drin spiele, wurde von den anderen gelobt. Mhm. In den höchsten Tönen. Höchsten Tönen, ja, danke. Und Zügen, ja. Und ich sag mal so, die Stücke, also drei haben gespielt, jeweils zwei Stücke. Drei Orchestren. So. Ja, genau. Jeweils zwei Stücke, außer wir haben noch eins dazu gespielt, hat noch Zeit. Mm. Und aber nicht das Trompetenecho mit abrupten Entschwinden der Musiker. Nein. Das nicht. Schade, genau. Wäre echt cool gewesen. Wir hatten. Kannst du dir angucken bei YouTube? Ja. Ich weiß, habe ich schon gemacht. Hatten wir und zwei Medleys von Gilbert O'Sullivan und Udo Jürgens haben wir auch. Aha. Und die haben die so verrissen. Das war nicht mehr schön. Ich wollte eigentlich auf die Bühne gehen und alle einen klatschen. Mhm. So ging es mir auch. Kann einen ganz schön nerven, wa? Ja. Es ist, ja, gut. So. Und so Außenstehende kapieren dann nicht, warum man so sauer ist. Ja. Ja, das ist natürlich ein Problem. Ja. Ich meine, ich weiß ja nicht, wie sauer du danach warst, aber ich war ziemlich angenervt. Was mir denn noch den Rest gegeben hat, war, dass mein Stuhl geknatscht hat. Ich mich nicht zurücklehnen konnte, weil ich, ohne Scheiß, ne? Auf dem Stuhl habe ich das Gefühl, wenn ich mich jetzt zurücklehne, ne? Dann bricht selbst bei meinem Gewicht der Stuhl auseinander. Ohne Scheiß, das war eine Rückenlehne, das war so wie Blatt Papier. Oh. Also ich konnte mich mühelos nach hinten lehnen. Ja, aber wenn ich mich zurückgelehnt habe, war diese gebogene Rückenlehne, hat sich so nach innen gewölbt, dass die Außenlatten vom Stuhl so nach innen gegangen sind. Das hat mich ein bisschen verunsichert beim Sitzen. Ja, ist verständlich. Das erste Mal gewesen, dass ich beim Sitzen verunsichert war. Was ich jetzt tun sollte. Hm. Ganz schön. Was guckst du schon wieder für Bilder? Ganz schön tragisch. Och, nur so, ihr erzählt ja nichts. Ach so. Wollen wir ein anderes Thema nehmen? Ja, möchten wir. Ja. Habt ihr noch Vorschläge? Nee, ich dachte, du sagst jetzt eins. Ja, dachte ich auch. Ich würde jetzt sonst mit meinem absoluten Hassthema Volkswagen. Oh ja. Ich dachte doch, du wolltest was über deinen Chef erzählen. Wir machen jetzt ein bisschen Monolog-Time. Jonas erzählt jetzt was. Ja, und ich als Angestellter von Volkswagen, mehr gesagt einer Vertragswerkstatt von Volkswagen, kriege da ein bisschen mehr mit, beziehungsweise ein kleines bisschen auch nur. Und zwar nachdem... Es geht um den Abgasskandal von Volkswagen genau, in Amerika. Genau. Und den Rücktritt von Herr Winterkorn. Von Herrn Winterkorn, genau. Wo mein Tweet dann... sehr toll bei euch ankam. Ja, das war mega geil. Jonas hat am gleichen Tag, oder ich weiß gar nicht, ob ein Tag... Es sollte ein Monolog werden. Ja, ich weiß. Mit Special Guest. Getwittert. Warte mal, ich kann den Original-Tweet ja nochmal kurz raussuchen. Währenddessen kannst du nochmal kurz erzählen. Ja, und zwar Radio gehört, Tage später, ja, BMW das 30-fache der Abgaswerte höher. Geil. Und jetzt... nach dem Ultimatum, das jetzt gestellt verstehe wurde. Ich, jetzt verstehe ich deine Antwort auf den Tweet. Ja, ja. BMW ist schlimmer. Und ich so, hä? BMW ist schlimmer. 30. Was will er mir denn jetzt? 30-fache. Was will er mir denn jetzt sagen? Und jetzt, wo man so das hört und mal einfach nur an den Autos vorbeigeht und schon ein bisschen Treibstoff riecht, dann weiß weiß man direkt, aha, da stimmt irgendwas nicht. Er schnüffelt Treibstoff. Yeah. Ja, sowieso. Immer. Ja, und das ist dann so, in der Werkstatt hing dann so ein toller Zettel. Ja, wir beteuern, dass wir das alles in Ordnung bringen und dass es Aktionen geben wird, das Steuergerät auszutauschen und so weiter. Wo ich mir dann dachte, und wer soll das bezahlen? Ja, aber du weißt das ja vielleicht ein bisschen besser, machen das nicht alle? Das oder Autohersteller? Nee, so meinst du nicht, dass das alle Autohersteller machen? Es machen auch wirklich. Abgaswerte und so weiter manipulieren. Ja, es gab ja letzte Woche, Freitag gab es Ultimatum vom Umweltamt hier in Deutschland. Ja. Dass an dem Freitag bis 15 Uhr sich die Autohersteller melden sollen. Ja. Du darfst jetzt nicht mehr näher an dein Mikrofon rangehen, weil ich das jetzt an deine Entfernung angepasst habe. Dass die sich melden, dass sie betrogen haben. Beziehungsweise die Werte manipuliert haben. Okay. Wenn sie das nicht machen, werden alle überprüft. Okay. Ich sag mal so, viel Spaß. Ja, ganz ehrlich. Du hast getwittert, Hilfe, mein oberster Chef ist zurückgetreten. Wer kommt als nächstes? Herr Sommergerste? Hashtag Winterkorn. Ja. Das war, ich hab Tränen gelacht. War schon witzig. Ja, ich habe mir da mal unter Hashtag Winterkorn andere angeguckt, andere Tweets. Ja. Und da war ein, tja, jetzt ist Volkswagen ohne Leitung. Darauf erstmal einen doppelten Hashtag Winterkorn. Und so weiter. Oh, der ist gut. Bin zwar gerade etwas vertieft. Tja, gut. Ich lese gerade, die Welt hat gerade vor 4 Minuten getwittert, Todesursache Selfie, wenn die fröhliche Jagd nach Likes tödlich endet. Dann ein Artikel darunter, ganz toll. Ja. Herrlich. Da fand ich das Konzert von Rock Meets Classic auf dem WOA mit Dee Snider am besten. Wo dann sagte, ja, Leute, wir müssen über ein internationales Problem reden. Das betrifft uns wirklich alle. Es geht um das Thema Selfies. Ja. Und dann erstmal gefragt, ja, wer von euch hat einen Selfie-Stick? Keiner meldet sich. Ja. Sehr gut, Leute. Ihr bringt diese Welt ein bisschen... Ihr macht diese Welt ein kleines bisschen besser. Ja. So in dem Sinne. In dem Sinne. Ja, genau. Und das ging dann so ein bisschen weiter. Und dann in diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten... Nein, noch nicht. Gleich. Dann ging das so ein bisschen weiter und dann meinte er am Ende, ja, wenn wir diese Welt ein bisschen besser machen wollen, dann können sollen, wir... Sollen, wollen, tun. Dann zerstört direkt von eurem Handy die Frontkamera. Danke. Oder kauft euch ein Handy ohne Frontkamera. Das ist, oder so. Das wäre auch sinnvoll. Sehr gut. Direkt keine Kamera. C24. Nokia 3310. Wenn du das runterschmeißt, geht der Stein kaputt. ja, ist echt so. Also, das war's zu VW, wa? Ja. Also, es ist schon geil. Es ist. Bist du der Meinung? Für mich richtig knusprig. Ja, schön. Haben wir noch irgendwas? Ich denke. Nö, ich hätte sonst noch so gesagt, dass man für die Musikmesse immer noch keine Karten kaufen kann. Ja. Und dass wir auch nicht auf YouTube Livestream können, weil die nicht geschissen kriegen, dass man das darf. Weil es ja angeblich wegen Rechte Problem verboten ist. Vor allen Dingen diese Grammatik dahinter, die wegen Rechte Problem. Ja. Es heißt wegen Rechtsproblem. Ja. Aber das ist denen scheinbar scheißegal. Eins habe ich noch, eine kleine Anmerkung. Aha. Summoners Inn, League of Legends, Deutschland, Community. Einmal muss ich die noch unterbrechen. Für alle, die das interessiert mit Livestreaming auf YouTube, dass wir das nicht können, die können mal auf unserem Blog bandmaterial.wordpress.com vorbeischauen. Da habe ich nämlich einen Artikel dazu geschrieben, weil mich das aufgeregt hat. Aber es ist sachlich. Aber es geht nicht. Naja, okay. Denn ich, League of Legends. League of Legends Deutschland hat ein Caster bzw. ein neues Mitglied von Freaks for You Gaming, also Host von Summoners Inn, einen Livestream gemacht, 24 Stunden, mit Donations für Flüchtlingshilfe. Und heute Morgen um 10 Uhr sind da die 3.000 Euro zusammengekommen. Mhm. Also, können wir bitte das leidige Thema Flüchtlinge irgendwo in eine Ecke schieben und nie wieder ausgraben? Danke. Ich wollte das nur angemerkt haben. Ja, wir kriegen auch welche, ne? Ja, genau deswegen. Mir hängt dieses Thema so langsam zum Hals raus. Denkst du mir nicht? Nee. Ich bin mir nicht so sicher. Also. Eiskalt, nein. Ja, weil es auch die falsche Antwort ist. Aber passt schon. Ich sag nur. Gleich so, schlage ich ihn. Das will ich sehen. Ich will dich jetzt nicht provozieren, aber einer aus meinem Land sagt, eine aus deinem Land? Aus meinem Land, sprich meine Klasse. Die doofen Deutschen, Alter. Aus meinem Land. Nee, aus meiner Klasse meinte, ja, Einreise gleich Heimreise. Alter. Und jetzt haben wir Finn geschafft. Oh Gott. Alles klar. Mhm. Ja, ist der Ali kriminell? In die Heimat, aber schnell. No, Jonas. Jonas. Ja, jetzt kommen die Werbeplakate raus. 40, 40. Was? Du schneidest das nicht raus, oder? Das überlege ich mir noch. Er schreibt ja sowieso immer Protokoll, habe ich das Gefühl. Immer. Wenn nee, ich wollte eigentlich. Herr Schriftführer. Ich wollte eigentlich. Lies mir das Protokoll vor. Ich wollte eigentlich. Ich wollte eigentlich die Zeiten aufschreiben, aber ich habe es nicht hinbekommen. Bis, ich weiß nicht, wann wir von Frust im Musikcenter auf Castingshows umgestiegen sind, aber wir haben bis 27:30 ungefähr über Castingshows geredet. Und danach über Kirche. Ja, Kirche ist auch ein schönes Thema. Muss ich gleich nochmal durchskippen. Oh, macht ja nichts. Ja. Oh. Sonst noch irgendwelche Leiding-Probleme, so, die ihr loswerden wollt? Nee. Das ist an sich nicht. Ich denke mal. Außer, dass wir schon, ich finde, dass wir schon sehr lange wieder Schule haben. Wir sollten mal wieder frei haben. 3 Wochen hier noch oder so, ne? Ja. Ja, dann habe ich auch Urlaub. Yay, dann habe ich nicht Urlaub. Schon krass. Lego-Bautage bei uns in der Gemeinde. 250.000 Lego-Steine. Zurück zu Kirche. Lego-Bautage bei euch in der Gemeinde. Ja, willst habt du nichts zu tun oder auf unsere Website gucken? Ja. Oh. Müsst du das jetzt. Nee, du kannst mir das ja. Soll ich dir das eintippen? Ja, oder außer du möchtest das sagen. Nee, es stört mich an. Achso, ja, gut, dann sag. ST. ST. Minus Jacobi. Minus iz.de. Oha. Und jetzt wissen alle, wo wir wohnen. Ja, wow. Sehr schön. Und jetzt gehst du bitte. Warte mal kurz. Er will's rauspiepen. Vielleicht. Überleg ich mir das noch. Aber ich krieg dann bitte die geschnittene Version, falls ich doch schneiden muss. Ja, musst du, glaube ich, nicht. Ja, nicht so wie beim letzten Mal. Das Bild ist richtig, aber du hast mir die falsche Version geschickt. Ja, genau. Ja, gut. Kann jetzt sein. Gehst ja. du auf Veranstaltung. Mhm. Und da kannst du ein bisschen runter scrollen und da ist dann ein. Ach so, erstmal kommt ja am 3. Oktober, ja. Noch weiter unten. Irgendwo gibt es ein nettes Plakat dazu auf der Seite eigentlich. Irgendwo. Da. Da, kannst du lesen. Ja, pass auf. Mit deiner Hilfe entsteht eine riesige Stadt aus 300.000 Lego-Steinen. Oh, ich war von 250.000. Plan, tüfteln, erfinden, Geschichten aus Lego. Deine Ideen, verrückte Spiele, Tobepausen. Lego, Bautage. Es tut mir leid. Eine Stadt? 22. Ja. bis 25.10.2015. Wie groß sind die Maße? Ein Ferienprojekt für Kinder von 7 bis 12 Jahren. Oha. Für 15-Jährige darf als Teamer, also als Leiter mitarbeiten. Fans ab 15 sind als Helfer willkommen. Krass. Wie gesagt. Krass. Wie Maße? Unserer Kirche. Also die komplette. Entschuldigung. Die komplette Kirche. Wir machen das in unserem kompletten Kirchenraum. Okay. Das heißt, wir räumen da alle Stühle raus und dann kommen die Legos da rein. Aber dann mal viel Spaß. Mir stellt sich die Frage, wenn das warum. Fertig ist, schickt mir bitte ein Foto. Gerne. Warum? Könnt ihr das nicht live streamen von eurer GoPro? Ach, du meinst, die da oben rechts in der Ecke hängt? Ja, das würde ich ja ziemlich feiern. Nee, ihr könnt doch ein Twitch-Feld hier ein. Nein, es geht ja auch Website. Um. Da müssen wir Rechte der Kinder einsammeln. Also, nein. Wieso? Aufnehmen und dann am Ende im Zeitraffer und das im Nachhinein nochmal angucken. Das wäre auch geil. Könntet ihr auch machen. Ja, es gab noch keine Planungstreffen, deswegen so. Ich musste mal, ja, wenn du mal horchen. Ja. Jetzt stöbert er rum, ja? Nee. Dann nö. Bitte. Gut, dass es da kein komisches Foto von mir gibt. Doch, eigentlich schon, aber ich sage nie wo. Dann wo denn? Sag mal. Pfadfinder? Wenn du bei Pfadfinder. Nee, du musst ganz normal auf die Startseite zurück. Ja. Und dann musst du auf Fotogalerie gehen. Ja. Und dann gehst du auf Gemeinde. Ja. Und dann gehst du auf Gemeindefreizeit. Die Bilder. Da gibt es irgendwo Bilder von mir. Oha. Du noch mit Langhaaren oder? Nee, war schon kurz. Nee, Gemeindefreizeit 2015. Ja. So. Oha. Naja. Jetzt mal. So, jetzt haut Jonas noch einen raus. Ja. Letztes Thema des Tages oder wie sehe ich das? Nee. Nee. Jonas hat mehrere Themen. Finn seine Gesundheit zu schonen, würde ich sagen, wir machen jetzt hier Feierabend. Ach so. Ach so. Ja, ich kann nicht mehr reden. Ich brauche was. Ich brauche was zu trinken. Da. Nee, das ist mit Kohlensäure, das ist auch nicht geil. Ich muss auf Klo. Ich habe mit Tee gestrungen. Oha. Ja, 45 Minuten. Ja, aber 45 es, Minuten, das passt. Ja, 45 Minuten. Achso, im Dezember haben wir ja Jubiläum. Ja, genau. Ein Jahr. Ein Jahr, aber ich weiß nicht, ob wir bis zum 6. Dezember 12 Folgen. 12 Episoden folgen. Wir machen einfach an Weihnachten irgendwie eine Special. Aber vielleicht machen wir auch einfach also im Dezember die... Zwei Folgen. Im Dezember die 11. und dann die 12. auch noch im Dezember. Als Einjahresfolge. Ja, genau. Und mit Rückblicken so, ne? Dann suchen wir uns die, dann suchen wir uns die besten Themen des... Suchen wir uns die besten. Am 1. Januar? Nein. Nein. Oder... Irgendwann im Dezember. Irgendwann im Dezember. Am 31. Das steht noch nicht fest. Ja, definitiv. An Silvester will ich euch hier bestimmt haben. Ja. Wir könnten Silvester zusammen feiern. Nee, da bin ich schon... Könnte zwar schief gehen, aber... Sorry, nein, da bin ich schon unterwegs. Nein. Okay, finde ich auch besser so. Jetzt muss ich nochmal kurz mein Hirn anstrengen. Also, Blog. Hirn. Ich hasse ihn so sehr. Bandmaterial.wordpress.com. Alle Artikel, alle Links, Twitter, YouTube, alles. YouTube, da. YouTube ganz normal, Bandmaterial. Könnt ihr in die Suche eingeben. Ja. Twitter auch, @Bandmaterial. Für Themen für den Podcast könnt ihr entweder twittern mit dem Hashtag BMPDC für Bandmaterial Podcast. Ich glaube ja bis heute, dass es niemand hinkriegt. Oder eine E-Mail schreiben an bandmaterial@web.de. Und ansonsten gibt es, glaube ich, nicht mehr, nee, was wir noch sagen können. Ne? Auf Twitter kommen Neuveröffentlichungen und eventuelle Terminangaben. Oh, Basti ist schon müde. Und eventuelle Terminangaben. Als erstes kriegt ihr die auf Twitter mit und Jonas und Basti gehen mir hier gerade so auf den Nerv, dass ich jetzt sage, tschüss, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Oha.